D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Man weiß inzwischen schon, was alles dazugehört, wenn man einen Standard-Popsong schreiben möchte. Ja, also zum Beispiel irgendeine Dur-Tonart, am besten so 4/4-Takt, ne? Schöne Melodie, ein Refrain, der am besten genau 8 Takte lang ist. Dieses Rezept kennt man inzwischen nach vielen erfolgreichen Popsongs. Und da liegt ja die Frage nahe, könnte man das Ganze nicht einfach einem Roboter füttern und der schreibt uns dann den perfekten Popsong? Diese Frage haben sich auch andere Leute schon gestellt. Und das beschäftigt gerade eine Autorin in einem Artikel für das Magazin The Atlantic. Die Überschrift ist, könnte ein Roboter den perfekten Popsong schreiben? Fragezeichen. Martina Schulte hat das Ganze für uns gelesen. Und könnten Sie die Roboter? Also die einfache Antwort ist nein. Shirley Lee hat in ihrem Text zum Beispiel John Kovach gefragt. Der ist Direktor des Instituts für Popmusik an der University of Rochester und der sagt, bei Popmusik gehe es halt weniger um Erfindungsreichtum oder Originalität, sondern es gehe halt eben um Cultural Significance und die kann man halt nicht so einfach nachbauen. Das bedeutet, die Beatles hätten vermutlich heute wegen unserer EDM- und Autotune-gewöhnten Ohren keine Chance mehr in die Charts zu kommen. Kovach sagt auch, ein Chartsong brauchte immer sowas wie, so a little something extra, something catchy, die magische Zutat sozusagen. Und obwohl Plattenfirmen und Musiker das doch wissen müssen, versuchen sie es trotzdem, den perfekten Song am Rechner zu designen. Indem sie das machen, was ich gerade gedacht habe, die untersuchen einfach, was bis jetzt schon erfolgreich war. Genau, also sie gucken halt, was für Komponenten sind da drin, gucken halt zum Beispiel, dass sie die Zerrgeräusche der elektronischen Instrumente analysieren und dann recyceln und in den eigenen Song einbauen. Oder beliebt ist ja auch, ist ja uralt, sich einfach ein paar Töne von einer bekannten Melodie abzugreifen und nachzubauen. Und weil es immer wieder versucht wird, hört sich die Popmusik heutzutage auch immer ähnlicher an. Das fällt auf, wenn du dir zum Beispiel bei YouTube so ein Mashup der erfolgreichsten Songs des letzten Jahres anhörst. Die gehen in der Tat wirklich ineinander über, ohne dass man die wirklich unterscheiden kann. Ne? Kleine Fetzen hört man raus, aber mehr nicht. Es erinnert mich auch ein bisschen an die ganzen Klagen, die es immer wieder gibt, weil der eine dem anderen vorwirft, du hast von mir geklaut, oder? Ja klar, denk zum Beispiel mal, das wäre der bekannteste Fall jetzt gerade in der Blurred Lines, Robin Thicke und Pharrell, die hat ja ein Gericht dazu verurteilt, dass sie Marvin Gayes Kindern 7,4 Millionen Dollar zahlen müssen, weil der Song halt Marvin Gayes Got to Give It Up total ähnelte. Andere Künstler versuchen halt auch immer wieder den Sound zu rekreieren, mit dem sie mal Popstars geworden sind. Also ich finde zum Beispiel auch eine Kaiser-Nummer erkennt man auch immer. Es ist irgendwie auch eigentlich irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Aber weil es eben fast unmöglich ist, mit all diesen Tricks auf Ansage Nummer 1 Hit zu fabrizieren, werden Roboter der Zukunft im Popbiz laut Shirley Lee, also laut der Autorin dieses Atlantic-Artikels, auch keine Katy Perry, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen Roboter sein. Also Roboter, die einfach die Hooks und Sounds dieser drei Künstlerinnen zu einem Mashup zusammenführen, sondern sie werden eher so aussehen wie Hatsune Miku. Und die kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich kannte die auch nicht. Das ist ein Avatar, also ein computergeneriertes Hologramm. Sieht aus wie ein Mädchen aus dem japanischen Manga-Comic. Große Augen, niedliche Zöpfe. Und sie ist die Leadsängerin ihrer eigenen Band. Sie ist ein sogenannter Vocaloid. Das heißt, sie nutzt die Aufnahmen menschlicher Stimmen, um daraus ihren Gesang zu kreieren. Und das hört sich dann so an. Das ist ja Horror. Ist doch, finde ich, eigentlich der perfekte Beleg dafür, dass Computer keine Popsongs schreiben können, oder? Das ging mir auch so, als ich es gehört habe, aber es zeigt vermutlich nur, dass wir einfach zu alt sind. Hatsune Miku hat nämlich viele Hardcore-Fans in Japan. Sie war auch schon Vorband für Lady Gaga, ist bei Letterman aufgetreten. Lindsay Sollert schreibt im New Yorker, Hatsune Miku sei deshalb so revolutionär, weil all ihre Musik von ihren Fans geschrieben wurde. Das heißt, sie ist quasi der erste crowdgesourcete Popstar. Shirley Lee, die Autorin des Atlantic-Textes, schreibt daher auch, Miku sei eine Verkörperung menschlicher Kreativität. Darüber könne man sich jetzt lustig machen, aber es gehöre heutzutage eben auch viel mehr dazu, die Aufmerksamkeit der Hörer zu fesseln als vor 20 Jahren. Und ich bin da mit ihr einer Meinung. Also wenn man sich so schreckliche Platten anhört wie Paula, hier auch wieder Robin Thicke, wo er sich halt so passive-aggressive, narzisstisch über seine Ex ausheult, da ist mir halt auch irgendwie ein Avatar lieber, der die Musik seiner 13-jährigen Fans singt, oder? Ja, Geschmacksfragen, ne? Geschmacksfragen an dieser Stelle. Können Roboter die perfekten Popsongs schreiben? Darum hat sich eine Autorin gekümmert um diese Frage im Magazin The Atlantic. Den Link zu diesem Artikel, den legen wir euch natürlich in unseren Liveblog Schaum oder Hase bei deradiowissen.de. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?